Mask Entertainment proudly presents Sense, ein neuer Fall für Christoph Krasinski, nach dem gleichnamigen Roman von Jörg Jurecka. Hören Sie als Private Eye Christoph Krasinski Oliver Korytke. Ich hatte einen schlechten Tag. Weckt mich, wenn es länger dauert. In der Rolle der Rechtsanwältin Veronika von Laar, Sabine von Maidel. Du treibst mir diesen Burschen auf oder dieser Fall ist dein letzter. Als Pier Francesco Scuzzi, Ralf Richter. Alter, das hier ist organisiertes Verbrechen. Sie organisieren sowas. Hören Sie in der Rolle von Christophs bestem Freund Charlie, Jürgen Tarra. Immer noch besser durch die Hand seines besten Freundes zu sterben, als durch die irgendeines anderen Arschlochs. Und in der Rolle des Bernhard als Gastgeber der bezaubernden Kneipe Endstation, Claude Oliver Rudolph. Wer nicht trinkt zur rechten Zeit, dem bestraft die Nüchternheit. Kinder, muss nach Hause, letzte Runde. In weiteren Rollen Hannes Hellmann, Jan Gregor Kremp, Doris Kunstmann, Christian Tasche und viele andere. Was haben wir denn da, Hufschmidt? Einen Toten. Todesursache unbekannt. Die Abteilung Medizin ist noch an ihm dran. Guten Tag, Dr. Kurz, mein Name. Und Kollege, wagen Sie schon eine Diagnose? Genickbruch. Gewaltsam. Aber schauen Sie selbst. Der kann sich beim Rückenkratzen auf die Finger schauen. Wer ist denn unser Kunde, Hufschmidt? Das wird dir gefallen. Bei dem Toten handelt es sich um Sascha Senz, genannt Pascha. Na, was sagst du? Get ready to rumble. Hör mal, Kinder, Lokalrunde hier. Da geht dort auch mal den Christoph auf seinen Deckel. Christoph Krasinski, Sie stehen unter Verdacht, Sascha Senz in Ihrer Wohnung gewaltsam zu Tode gebracht zu haben. Ich muss Sie bitten, mit uns aufs Revier zu kommen. Sie sind vorläufig festgenommen. Du willst vielleicht aber zuerst einmal guten Morgen. All right, let's roll and win. All bets down. Green is my favorite color. Na denn, Prost, alter Knabe. Du bist doch mein Freund, oder? Na klar, Mann. Darauf trinken wir. Na klar, Mann. Hey, Drago, komm doch mal rüber. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Na Quatsch, der tut dir nichts. Ist ein Kumpel von mir und der Stecher von meiner Chefin, Frau Oberrechtsanwältin Veronika von Laar. Tja, da liegt ja das Problem. Was? Ihr Mädels, Nachschub. Was willst du? Drago, hey, darf ich dir meinen neuen Freund vorstellen? Sascha Pascha Senz. Ich hab mich totgelacht. Wenn du wieder nüchtern bist, reden wir mal ein paar Takte. Krasinski. Krasinski? Jawohl, Herr Dragoslavovic. Und bestell doch bei der Gelegenheit Veronika, der Fall ist gelöst. Neuzugang für Block A! Kommst du auch schon? Mann, siehst du beschissen aus. Und wie du stinkst. Wo um alles in der Welt hast du geschlafen? In einem Altglascontainer? Oder hast du etwa schon getrunken? Zum Frühstück? Hör mir zu. Du wirst jetzt nach Hause fahren. Du wirst dich duschen, rasieren und umziehen. Falls du kein frisches Hemd hast, wirst du dir eines kaufen. Kannst du mir soweit folgen? Jawohl, Frau Oberstaatsanwältin. Rechtsanwältin, solltest du dir endlich mal merken, so häufig wie ich dich schon rausgepaukt hab. Klingt doch besser. Sobald du wieder halbwegs vorzeigbar bist, fährst du zu dieser Adresse und sprichst mit der Frau. Ich habe dich für 13 Uhr angekündigt. Ursula Urselsens ist Besitzerin einer Kette von Automatenspielsalons, kinderlos und in zweiter Ehe verheiratet mit Sascha. Sascha Senz hatte in der Vergangenheit mal eine Disco, ist jetzt Mitte 40, aber er sieht wesentlich jünger aus. Was man von dir beim besten Willen nicht sagen kann. Danke. Außerdem ist er ausgesprochen charmant. Die sind ja doch ein Begriff, oder? Soll das ein Witz sein? In Duisburg ist nur Schimanski noch bekannter als die Spielautomatenkönigin Ursel Senz. Sascha Senz ist seit vorgestern verschwunden. Samt Monatseinnahmen von 10 Spielhallen. Verschwunden? Vielleicht hat er sich mit der Knete abgesetzt oder jemand anders ist damit unterwegs, während Sascha sich die Radieschen von unten ansieht. Und überhaupt, warum geht sie nicht zu den Bullen? Ursel Senz möchte die Behörden, wenn möglich, außen vor lassen. Zumindest so lange, bis sie zu Hause einige Vorkehrungen getroffen hat. Ah, Vorkehrungen. Christoph, das ist jetzt vertraulich. Nicht alle Einnahmen aus dem Automatengeschäft wandern auf die Bank. Zumindest auf keine innerhalb unserer Landesgrenzen. Es gibt da einen unversteuerten Anteil, Bargeld. Und bevor das nicht aus dem Haus geschafft ist, möchte man lieber keine offizielle Vermisstenanzeige aufgeben. Wenn du verstehst. Warum bin ich enttäuscht? Da habe ich dich endlich, wo ich doch schon seit Jahren hinter dir her bin. Und doch, es gibt mir nichts. Vielleicht liegt es ganz einfach an dem entsetzlich trivialen Grund für deine Verhaftung. Totschlag nach Saufgelage. Oh Gott. Wenn das auch, wie ich ehrlich eingestehen muss, für mich nicht wirklich überraschend kommt. Dabei wäre Totschlag ja noch eine äußerst wohlwollende Darstellung deines grausamen Verbrechens. Wenn wir wirklich Verdacht auf Totschlag über dein Vernehmungsprotokoll setzen sollen, musst du uns schon ein bisschen unterhalten. Solltest uns eine tief traurige, zu Herzen gehende Geschichte auftischen. Und eine glaubhafte obendrein. Denn nur, dass wir uns recht verstehen, im Moment ermitteln wir hier wegen Mordes. Wir brauchen nur noch ein Motiv. Und das werden wir finden. Sei ganz unbesorgt. Was wollen Sie? Mich schickt Veronika von Lahr, Ihre Rechtsanwältin. Sie sind der Detektiv? Genau, der Detektiv. Na, dann kommen Sie mal rein. Wollen Sie vielleicht einen Drink? Danke, aber ich trinke nicht. Och, noch nicht mal ein klitzekleines Schlückchen? Also ich genehmige mir um diese Zeit eigentlich immer ein Gläschen. Sind Sie sicher, dass Sie nicht doch eins wollen? Na gut. Dann sollten wir aber zum Geschäftlichen kommen. Oh, danke. Nicht so voll. Du hab dich mal nicht so. Wird ein Indianer schon nicht umbauen. Also. Also was? Das Geschäftliche. Tja, also. Mein Mann ist seit vorgestern Morgen nicht nach Hause gekommen. Er hat sich auch sonst nicht gemeldet. Und bei seinem Handy geht nur die Mailbox ran. Also es ist absolut nicht seine Art. Deshalb mache ich mir nun ziemliche Sorgen. Er hat immerhin einen größeren Geldbetrag bei sich. Er wollte an dem Morgen die Einnahmen von einer ganzen Reihe unserer Spielsalons abholen. Und das hat er wohl auch getan. Verstehe. Das habe ich noch am gleichen Tag telefonisch überprüft. Und danach hat ihn keiner der Angestellten und auch keiner von unseren Freunden und Bekannten gesehen. Na komm schon, rück raus mit der Sprache. Red's dir vom Herzen. Bleib doch unter uns. Du brauchst doch eigentlich gar nicht zusammen. Wir wissen sowieso alles. Reiß dich ein bisschen zusammen. Na, was war das? Eifersucht? Also, war's das? Ihr hattet eine Affäre miteinander. Na, ihr wart doch im Bett zusammen. Gib es ruhig zu. Wer? Na, du und dieser Sascha. Ihr habt's miteinander getrieben. Und dann, oder dabei, wer weiß vielleicht, was weiß ich, vielleicht war's ja ein Unfall. Du meinst... Sieh, du wirst mich siezen, Krasinski. Sie meinst also, ich hätte ihm meinen großen Prügel so vehement hinten reingerammt, dass es ihm die Wirbel knickte. Ich? Ja, und dann habe ich ihn husch husch wieder angezogen, ihn in die Küche getragen und auf eine Luftmatratze gelegt, damit das keiner merkt. Das glaubst du, Sherlock Holmes. Siezen! Du sollst mich siezen! Tut mir leid, es ist gestern was später geworden. Detektiv habe ich mir eigentlich... ausgeschlafen hervorgestellt. Wo, wann und von wem wurde Ihr Mann das letzte Mal gesehen? Samstagmittag, 12.45 Uhr vor der Hauptpost Gelsenkirchen. Von einem unserer Angestellten, Herrn Kling. Der Kling dreht gewöhnlich zusammen mit Sascha die Runde. Sascha leert die Automaten und der Kling lässt das Münzgeld durch die Zählmaschine im Transporter laufen. Er und Sascha bringen dann die gezählten und sortierten Münzen zu bestimmten Geldinstituten. Da werden sie dann entweder auf Konten eingezahlt oder aber in Scheine getauscht. Und Sascha bringt sie dann mit nach Hause. Dieser Kling, was ist das für ein Typ? Uff, der ist harmlos. Dafür kann ich garantieren. Eine treue Seele. Kann es nicht sein, dass Ihr geliebter Gatte irgendwo ein Herzchen hat oder schlicht und einfach gründlich versagt ist und schon heute Abend wieder reuig und mit einem zerrupften Blumenstrauß hier auf der Matte stehen wird? Nein, nein. Aber ich sage das nur, weil ich mir das nicht vorstellen will. Dabei sollte ich das. Eine Frau sollte spüren, wenn man sie hintergeht. Aber ich bin mir nicht sicher, Sascha. Sascha ist so charmant, müssen Sie wissen. Charmant? Das habe ich doch heute schon mal gehört. Was haben Sie gesagt? Nichts. Natürlich geht mein Mann schon mal ein bisschen über die Dörfer. Schließlich lege ich ihn ja nicht an die Kette. Aber niemals, verstehen Sie, niemals nach dem Kassieren. Mit mindestens einer Viertelmillion in Bar in der Tasche. Und Mädels, noch eine Runde? Na klar. Ja. Komm her. Sag mal, wenn du noch einmal versuchst, mich zu küssen, Krasinski, fordere ich den Laden mit dir. Dann würfeln wir hier mit deinen Knochen. Ja, cool. War ja nicht so gemein. Soweit wir das rekonstruiert haben, hast du das Opfer gestern Nacht als letzter lebend gesehen und dann heute Morgen den Leichenfund gemeldet. Das kann natürlich Zufall sein. Doch was mich ein wenig stutzig macht, warum hast du bisher nichts von dem Geld erwähnt? Was für Geld? Stell dich nicht dumm! Weißt ihr schon? Ihr habt natürlich inzwischen mit Frau Senz gesprochen. Jetzt ist sie aufgenommen, gestern noch Gattin, heute schon Witwe. Wie schnell sowas geht? Manchmal. Frau Senz, gefasst, würde ich sagen. Nur bei Erwähnung deines Namens verlor sie kurz die Beherrschung. Sie bot mir eine größere Summe, wenn ich dich auf der Flucht erschieße. Es wird der Schmerz über den Verlust sein. Ja, so sehe ich das auch. Augen auf, Krasinski, wir sind noch nicht fertig mit dir. Zurück zu meiner Frage. Was ist mit dem nicht unerheblichen Geldbetrag passiert, den das Opfer eigentlich bei sich gehabt haben sollte? Das habe ich ihn auch gefragt, als er noch lebte. Und? Was hat er darauf geantwortet? Er sagt, er hat es verbrannt. Ich darf doch nochmal nachschenken, oder? Danke. Weiter im Text. Was ist mit Neidern, Feinden, ehemaligen Geschäftspartnern, mit denen Sie im Streit auseinandergegangen sind? Oder Mietern, die Sie an die Luft gesetzt, Angestellte, die Sie gefeuert haben? Fällt Ihnen dazu etwas ein? Jede Menge, aber das wären zu viele. Was ist mit aktuellen Drohungen? Erpressungsversuche, zahlen Sie Schutzgeld? Wenn ja, an wen? Nein, kein Schutzgeld. Es hat allerdings Versuche gegeben, das ist richtig, aber... Wir haben uns schon früh mit anderen Spielhallenbesitzern zu einem losen Verbund zusammengeschlossen. Wir machen Rundruf, wenn es Ärger gibt. Und wir beschäftigen eine Schutztruppe. Eine Rockergang aus Essen. Die kümmern sich dann drum. Sozusagen als Security-Unternehmen. Charlie macht das. Den sollten Sie eigentlich kennen. Ach, tatsächlich. Zufällig ist Charlie mein bester Freund. Tja. Manchmal ist das hier wirklich ein Nest. Sie meinen nur manchmal. Aktuelle Drohungen gibt es nicht. Herr Krasinski, mein Gatte und ich führen ein Unternehmen mit hohen Bargeldumsätzen und einer größtenteils geistig und finanziell beschränkten Kundschaft. Unser ganzes Leben ist eine Bedrohung. Zu Ihrem Mann, hat er Laster, Schwächen, persönliche Probleme? Naja, fangen wir mal so an. Also, Sascha trinkt ganz gern ein. Ab und zu auch mal ein bisschen Koks. Und er spielt hier und da mal. Welche Art Spiel? Oh, er spielt Karten. Ach, Hohenseeburg. Nein. Sascha darf in kein Casino. Schon lange nicht mehr. Also, bei mir gehen die Männer eigentlich immer erst hinterher. Entschuldigung. Wach auf, Arschloch! Erzähl uns doch mal, was denn angeblich mit deiner Hand passiert sein soll. Sicher eine Sehnenscheidenentzündung. Einseitige Belastung. Nee, da bin ich mir beim Schuhe zu binden ganz unglücklich draufgelatscht. Ich glaube, unser Freundchen hier möchte sich für einen längeren Urlaub auf Staatskosten empfehlen. Wie lange kennst du Frau Senz schon? 22 Stunden. Sicher. Ich hab Leuten hören, dass ihr was miteinander hattet. Na klar, und mit ihrem Mann auch. Und dann habe ich ihn umgebracht, um mit ihr glücklich zu werden. Hör mal, Sherlock Holmes, ist das hier eine Quizshow oder sind wir auf einer Bullenstation? Mach nur weiter so. Tut sie mal auf. Ich bin's. Christoph. Nein, ich habe nicht mit Ihnen geredet. Was? Ach, komm rein, ich habe gerade einen in der Leitung. Nein, das war nicht für Sie gemeint. Ich bin ganz nüchtern. Was? Ich kann Sie kaum verstehen. Die Musik, es ist viel zu laut hier. Ah, jetzt ist besser. Was? Das, was Sie da hören? Ach, das ist nur mein Freund Christoph Krischinski, der ist gerade meiner Lebensgefährtin besorgt. Spinnst du? Nein, ich selbst komme doch kaum noch dazu. Sie wissen ja, der Stress, die Termine, das Alter und... Wie Sie selber hören, macht Christoph das ja so viel besser, als ich selber je könnte. Ja klar, wenn es da ist, melde ich mich wieder bei Ihnen. Gut, Tschüssing. Wenn du nichts dagegen hast, mache ich dann auch mal dein Bildungsprogramm für eine Sekunde aus. Christoph, schön dich zu sehen. Gut siehst du aus. Nein, nein, wirklich. Wie etwas, das der Hund im Wald gefunden, runtergeschlungen und dann daheim aufs Kanapee gewürgt hat. Also wie immer. Was treibt dich her? Ich könnte unter Umständen deine Hilfe gebrauchen. Aha. Hast du zu Hause kein Bett mehr oder probst du schon für The Night of the Living Dead? Ach, ich fühle mich zwar so, aber ich habe den Auftrag, einen Mann zu finden, der ein Kunde von dir sein könnte. Oder zumindest höchstwahrscheinlich mit dem einen oder anderen deiner Kunden zu tun hat. Du weißt, ich bin meinen Kunden gegenüber zu schweigen verpflichtet. Okay, springt doch was für dich raus. Klingt wie Musik in meinen Ohren. Ist dir der Name Sascha Senz ein Begriff? Sascha Pascha Senz? Ja, klar kenne ich den. Exakt der Mann, der mich da gerade angerufen hat. Willst du wissen, von wo er angerufen hat? Du bist chronisch klamm, Krosinski, und erzähl mir nichts anderes. Ich habe deine Kontoauszüge gesehen. Hey, aufwachen. Du, geschlafen wird später, ja? Später, weil das höchst seit Tagen. Du hast seit Monaten keinen Pfennig Miete gezahlt. Und dein Deckel in der Kneipe, über der du haust, ist rekordverdächtig. Da kam dir Sascha Senz wie gerufen. Krosinski, wir haben Zeit. Ich bin mir sicher, dass wir deinen Kohlebunker finden. Doch selbst ohne diesen Beweis haben wir genug gegen dich in der Hand, um dich bis zur Verhandlung in U-Haft zu behalten. Aber ich bin unschuldig wie ein Lamm. Nein, Zugang für Block A! Himmelarsch, was für eine rollende Müllkippe. Ich weigere mich, demnächst in so einer Karre mitzufahren. Wo genau am Kassenberg? Ebing Brauerei. Hör auf, die gibt's doch schon 30 Jahre nicht mehr. Tja, dann ist jetzt wohl wieder wer eingezogen. Bist du sicher? Als ich das letzte Mal da vorbeikam, wuchsen Bäume aus dem Dach. Die Leute mögen's halt ein bisschen grüner. Was hat Sascha Senz eigentlich von dir gewollt? Er wollte es doch mal so richtig stauben lassen. Cocaine all around my brain. Also einen kleinen Muntermacher könnte ich jetzt auch gebrauchen. Kriegst du von mir aber nur gegen Bares. Du hast schon genug auf Pump gerüsselt. Du hast dich verarschen lassen, Mann. Hier ist kein Mensch. Da soll irgendwo so ein Anbau sein. Hinten raus. Irgendwo hinten raus. Und wenn überhaupt, was soll hier abgehen? Glücksspiel. Ja, die Zocker kommen mit der Straßenbahn oder mit dem Skateboard. Was spielen die? Mau Mau? Autoquartett? Ich nehme an, die haben unten am Tennisverein geparkt. Christoph, dies hier ist organisiertes Verbrechen. Die organisieren sowas. Los, halt hier. Hier ist Totentanz. Hier lädt Freddy Krüger zum Spiel. Leise, Mann. Und nun? Sehen tue ich nichts und hören tue ich auch nichts. Naja, Paschas Beschreibung war vielleicht ein bisschen vage. Ein bisschen vage. Ich glaube, er meint das da. Na, dein Wort und Gottes Gehörgang. Halt's Maul und folg mir einfach. Wie ist das Passwort? Wer da? Ich bin's. Scuzzi. Ah, Pier Francesco, meine deutsche Freund mit italienischem Namen. Come stai? Tag auch. Und was ist das? Ich bin's. Nee. Wir haben einen Toten, wir haben einen Verdächtigen und wir haben das Motiv. Raub. Mord aus Habgier. Was gibt es wohl dafür? In diesem Fall, mit dieser Vorgeschichte, möchtest du raten? Ich höre schon das Plädoyer des Staatsanwalts. Und konfrontiert mit seiner hoffnungslosen finanziellen Situation, beschließt der Angeklagte, sich den hilflosen Zustand seines stark angetrunkenen Schlafgastes zunutze zu machen und ihn heimtückisch zu ermorden. Wieso hoffnungslose finanzielle Situation? Ich sollte 20.000 Eier für ihn kriegen. Auftragsmord. Noch besser. Lebend. Schon weg. Wie schon weg? Ja, schon weg eben. Die Karten liefen nicht nach seinem Geschmack, also hat er eingepackt und ist weitergezogen. Sascha spielt, um zu gewinnen. Scheiße, und jetzt? Ich weiß deine Anlaufstelle. Fahr los. Was genau meinst du mit Anlaufstelle? Christoph, das hier ist organisiertes Verbrechen. Das ist durchorganisiert. Wenn also ein, nennen wir es ruhig mal Casino, wenn also ein Casino dicht gemacht wird und Leute wie Sascha stehen da plötzlich vor verschlossenen Türen, was machen die dann? Zucken die Achseln, fahren wieder nach Hause und geben das Zocken auf? Nein, die machen sich zur nächsten Anlaufstelle auf. Das sind ganz normale Lokale und alles, was man da bekommt, ist eine Adresse. Wenn man weiß, wie und wen man fragen muss. Da vorne rechts kannst du halten. Organisiertes Verbrechen in einem Eiscafé? Warte, ich bin gleich wieder da. Weck mich, wenn's länger dauert. Scheiße, Veronika. Geh doch ran. Komm, mach. Ach. Tja, mit Anwälten ist es wie mit Regenschirm. Wenn man im Regen steht, hat man nie einen dabei. Darf ich Ihren Apparat nochmal benutzen? No, da hast du jetzt aber Glück, dass du an zwei Menschenfreunde geraten bist. Charlie, ich bin's, Christoph. Christoph, dich suche ich auch gerade. Hör zu, ich rufe aus der Von-Bock-Straße an. Hm? Wieso das denn? Was um alles in der Welt hast du denn noch angestellt? Ach, wieso noch und wieso angestellt? Hör zu, ich sitze wegen Mordverdachts an Sascha Senz in Urhaft. Völlig zu Unrecht, versteht sich. Mann, Alter. Deshalb ist es enorm wichtig, dass du Veronika für mich auftreibst und sie sofort herschickst. Um diesen ganzen Bockmist aufzuklären, muss ich so schnell es geht hier raus, klar? Das ist unter Umständen gar keine so gute Idee. Was? Was? Ja, Christoph, ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, nicht mit Ohren in der Leitung. Doch nach allem, was dich hier draußen erwartet, wärst du wahrscheinlich gut beraten, noch etwas drin zu bleiben. Noch eine ganze Weile, um ehrlich zu sein. Ein paar Wochen mindestens. Ich schicke dir Veronika vorbei, sie kann dir das dann erklären. Charlie, du... Charlie? Schlechte Nachrichten? Wenn ich recht verstanden habe, rät man mir, mich in Schutzhaft nehmen zu lassen. Für wie lange? Reichen 15 Jahre. Wach auf, Grischinski! Ich war noch nicht mal 5 Minuten weg. Wenn du wüsstest, wie müde ich bin. Ja, ja. Gelsener Krieger ist unsere Adresse. Und da ist unser Sascha hin? Könnte. Borislav wollte sich nicht dazu äußern, ob und wann Sascha oder irgendjemand sonst nach der Adresse gefragt hat. Er sagte nur, dies ist der neue Grieche. Und wer zum Alten gewollt hat, würde da hingeschickt. Also, tritt drauf. Borislav? In einem Eiscafé? Das Eis macht Renato. All right, let's roll and win. All bets down. Green is my favorite color. Krasinski, was willst du hier? Oh, also okay, ihr wisst nicht, wo Sascha Senz ist. Ihr wollt mich voll fangen. Was ist passiert, hä? Was um alles in der... Au! Verdammt! Na, wieder bei uns? Dann können wir ja weiter. Hast du auch was abbekommen? Gott, hatten wir einen Spaß, wa? Haben wir gelacht. Ich hab dir gesagt, bleib beim Wagen. Aber du wolltest ja unbedingt mit rein. Und dann so eine Nummer abziehen. Was ist eigentlich... passiert? Du hast den Spieltisch umgetreten. Lustig. Spielkarten, Chips, Geldscheine in Massen, alles flog bunt durch die Luft. Ich komme gerade rein, als es passiert. Also, der ganze Zaster, mehr als ich hier auf einem Haufen gesehen habe, ist mit Juchai in die Luft geflogen. Der Gastgeber, nicht schlimmer übrigens, ist mit Samtstuhl in den Pool gesegelt. Und der große Sektkühler, der mitten auf dem Tisch gethront hatte, der ist Siggi Elvis König direkt an die Oma geknallt. Und? Sah wahrscheinlich ein bisschen dramatischer aus, als es war. Platzwunden am Kopf bluten ja immer so spektakulär. Wir sollten jetzt wirklich so langsam mal weiterfahren. Kannst du? Ja, und dann? Dann sind die beiden Gorillas von Elvis über dich her. Ich dachte ehrlich, die bringen dich um. Puh, danke, ey. Was ich nicht verhindern konnte, war, dass die drei, Elvis und seine zwei Schutzengelchen, dich kaum, dass man seine Wunde mit dem Handtuch notdürftig verbunden hatte, auf die Straße geschleift. Dort die Türe dieses Wagens hier geöffnet, deine rechte Hand ins Schloss gelegt und dann 4 oder 5 Mal hintereinander versucht haben, die Tür wieder zuzumachen. Noch was. Noch was? Tritt auf die Turbe, wenn du nicht willst, dass die Jungs das auch noch mit der anderen Hand versuchen. Dein Kumpel Charlie hat mir nur gesagt, er habe einen Vertrag auf dich. Ein Vertrag? Ein Vertrag auf mich? Über irgendeine haarsträubende Summe. Was soll das? Was ist mit dir? Christoph, wie zum Teufel konnte das alles passieren? Wie viel Scheiße kann ein Mann alleine eigentlich binnen 24 Stunden bauen? Wie um alles in der Welt hast du das hingekriegt? Sag es mir! Ein Bett. Ein Königreich für ein Bett. Wie? Was? Habe ich schon mal Sonnenkokolores gehört? Ein schnelles Helles und ein Kleingeld für den Flipper. Was? Was eine Lampe? Bier kommt gleich. Bei der Waschmaschine. Oder von mir aus sogar bei der Straßenbahn. Die fährt auch schließlich mit Strom. Aber doch nicht bei einem Auto. Hey, auf ein Kilowatt. Das ist dasselbe wie Watt. Nur schwerer eben. Hier, Helles. Danke. Siehst aber auch nicht mehr frisch aus. Hat einen schlechten Tag. Kenn ich. Ging mir nicht besser. Sascha Sens? Alright, let's roll and win. All bets go. Green is my favorite color. Das Gutachten von Dr. Müller liegt vor. Und? War ganz schön wütend. Mit einer Verletzung wie die seiner Hand kann er nicht in der Lage gewesen sein, seinen eigenen Schwanz zu knicken. Geschweige denn einem Erwachsenen das Genick. Verstehe. Dann kann ich doch jetzt gehen, oder? Möglich. Aber vielleicht sollten wir deinem Kumpel Charlie stecken, dass du wieder draußen rumspazierst. Hm? Ich habe Leuten hören, du hättest da ein paar kleine Problemchen. So wie es aussieht, bist du bald ein Fall für den Leichenbeschauer. Schlaf dich aus, Krasinski. Wirst es brauchen. Sie reizen die Herren, die Polizei, dein Freund und Helfer. Das ist die Maschine von Charlie. Sprechen Sie nach dem Signal. Hey Charlie, ich bin es, Christoph. Ruf mal bei Scutzi an. Pennt bestimmt noch. Dann geh ich mal rüber und weck ihn eben. Sorgt sich ja auch keiner um meinen Schlaf. Wie heißt du eigentlich? Christoph. Christoph Krasinski. Christoph Krasinski? Du hast ja einen sagenhaften Ruf. Als Liebhaber, meine ich. Hör mal, da haben sie ja zwei gefunden. Nochmal dasselbe, Mädels? Ja, logisch. Ja. Habe ich dich geweckt, oder was? Bisschen gefeiert gestern, die Else und ich. Aber komm doch rein. Ich mache uns erstmal einen Kaffee, hm? Aber so wie du aussiehst, hättest du eher was Stärkeres nötig. Nee. Sag mal, trittst du jetzt in der Geisterbahn auf? Gefeiert? Else, ich wusste gar nicht, dass du auf Handschellen stehst. Nee, das ist nicht für die Freizeit. Das ist für Kunden wie dich. Du, wir müssen sprechen. Du bist 200.000 wert, Mann. Wie viel? Sag das nochmal. 200.000. Konnte ich denn wissen, dass Elvis keinen Spaß versteht? Er hätte doch nur sagen brauchen, wohin Sascha sich abgesetzt hat. Musste mir ja nicht mit so dummen Sprüchen kommen. Ziemlich teurer Spaß. Für einen umgeschmissenen Tisch und eine Dötsche an der Stirn. Ja, tickt denn der noch sauber? Für entgangene Spielgewinne. Elvis behauptet, genau mit 200.000 im Plus gewesen zu sein, was sich nach deiner Aktion natürlich nicht mehr beweisen ließ. Sodass alles Geld, was auf dem Tisch gelegen hatte, an die Bank, das heißt in dem Fall den Gastgeber gegangen ist, machte sie alle ziemlich bitter. Doch zu deinem Glück verfügen nur der Gastgeber und Elvis über die nötigen Kontakte, um dich haftbar zu machen. Und nur einer von beiden über ein Interesse. Und du hast den Job übernommen? Aber klar doch, ich krieg 10%. Hey Mann, da konnte ich doch nicht widerstehen. Wann bringst du denn den Schotter? Ich dachte, du wärst mein Kumpel. Bin ich doch auch. Ein anderer hätte statt dem Kaffee gleich einen Einlauf gemacht. Sag mal die Details. Volle Summe, binnen 5 Tagen, maximaler Druck. Binnen 5 Tagen, wie um alles in der Welt soll ich in so kurzer Zeit eine solche Summe auftreiben? Diese Frage stellen sie alle erstmal. Weißt du was, bestell deinem Elvis schöne Grüße, er kann mich mal am Arsch lecken. Ich hab nix. Es gibt nix. Punkt. Aus. Genau das sagen sie auch immer alle als nächstes. Also, wie geht's jetzt weiter? Genau das fragen sie immer, alle, an diesem Punkt. Tja, vielleicht gibt es einfach nur so und so viele Formulierungen im Umgang mit uns Geldeintreibern. Charlie, bitte. Also, wenn ich in 5 Tagen kein Ergebnis vorweisen kann, sei es Geld, viel Geld, oder sei es dich auf der Intensivstation, nimmt man mir den Vertrag wieder ab und gibt ihn jemand anders. Tja, und das wäre ganz, ganz schlecht fürs Geschäft, Christoph. Wenn ich dich recht verstehe, dann schaffst du es mir, noch 5 Tage den Rücken frei zu halten. Noch 4,5. Und dann steht zu befürchten, dass ein auswärtiges Talent auf den Fall angesetzt wird. Ich glaube, da gibt es kein Vertun. Elvis wird nicht lange fackeln. Ja, ich glaube, der steckt selbst in irgendwelchen Schwierigkeiten. Er braucht Bares und treibt es ein, wie und wo er nur kann. Sag mal, dein Elvis und mein Pascha, die müssen sich doch gekannt haben, oder? Sie teilten ja zumindest ein Hobby. Mehr als das, sie waren mal Partner. Hatten zusammen eine Diskothek in Hückelhofen. Ist pleite gegangen, der Laden. Tja, warum fragst du? Ach, warum? Sieh dir mal meine Situation an. Zahlen kann ich nicht. Nicht in 5 Tagen, nicht in 100 Tagen, nie. Pff. Gleichzeitig kann ich aber auch nicht verduften. Ich muss mich ja jeden Tag einmal in der von Bockstraße melden. Also muss ich deinen Elvis irgendwie anders beschäftigen, richtig? Ich werde hingehen, Motiv konstruieren, ein paar Beweise zurechtbiegen und versuchen, Siegfried, Elvis König, den Mord an Sascha, Pascha, Sens in die Schuhe zu schieben. Frau Sens? Was wollen Sie denn noch? Ich muss mit Ihnen reden. Wenn Sie glauben, mir auch nur eine müde Mark aus dem Kreuz leiern zu können, haben Sie sich geschnitten. Sie können von Glück sagen, wenn ich meinen Vorschuss nicht zurückverlange. Darf ich reinkommen? Na gut. Okay, Sie wollten Ihren Mann lebend zurück. Jetzt ist er tot. Wir können also noch mal über den Preis verhandeln. Aber gefunden habe ich ihn schließlich. Hören Sie, was Ihrem Mann passiert ist, tut mir ehrlich leid. Mir aber nicht. Ich bin einfach nur wütend. Unglaublich wütend. Und das ist gleich Wissen. Auf Sie. Und ich bin einfach nur müde. Unglaublich müde. Ich habe seit Tagen nicht geschlafen, bin die ganze Zeit auf den Beinen. Frau Sens, alles, was ich jetzt noch tun kann, ist, den Mörder von Ihrem Mann zu finden. Hör mal hier! Freibier für alle! Der Christoph will auf seinen neuen Front anstoßen. Sascha Pascha Sens! Hey. Ja! Prost! Du hast doch für die Sens auch schon mal die Kohlen aus den Schuldnern geprügelt. Kam vor. Was hattest du für einen Eindruck von der Beziehung zwischen Ursel und Pascha? Schwierig. Beide mit Problemen. Sie mit Alk, Tabletten und Kaufzwang, er mit Alk, Pulver und Glücksspiel. Du wirst lachen, aber das Geld geht bei denen schneller wieder raus, als es reinkommt. Und das gibt häufig Zoff, glaub mir. Na und? Wo gehobelt wird, fallen Späne. Frau Sens, ich habe den Eindruck, dass Sie bei unserem ersten Gespräch das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Mann etwas zu rosig dargestellt haben. Kann das sein? Sagen Sie mal, glauben Sie wirklich, dass ich mit jedem, der des Weges kommt, in aller Länge und Breite meine privaten Probleme durchhechle? Sie haben mich beauftragt, dann müssen Sie mich auch in den Rest einweihen. Man hat gestern meinen Mann umgebracht und... Nein, nein, nein, ich werde nicht anfangen zu flennen. Seien Sie unbesorgt. Und wollen Sie wissen, warum nicht? Weil ich mir meine Trauer aufhebe. Für später. Erstmal will ich Vergeltung. Ich will den Mörder meines Mannes hintergittern. Oder tot, von mir aus. Wenn ich also tatsächlich erwäge, sie trotzdem noch mal zu engagieren, so liegt es schlicht und ergreifend daran, weil ich sonst niemanden weiß. Außerdem haben sie Sascha ja tatsächlich gefunden, also können sie nicht völlig unfähig sein. Wie wär's, wenn sie auch mal den Mund aufmachen? 400 pro Tag plus Spesen. 400? Ich frage mich nur, wie ich sie zwingen kann, für dieses Geld auch wirklich was zu tun. Frau Senz, es sollte doch außer Frage stehen, dass ich schon aus Gründen der Reputation selber ein mehr als vitales Interesse daran habe, dass der Täter möglichst rasch gefasst und verurteilt wird. Ich erwarte tägliche Berichte. Und ich erwarte von Ihnen absolut ehrliche Antworten zu all meinen Fragen, egal wie persönlich sie sein mögen. Fangen wir mit einer eher allgemein gehaltenen Frage an. Wer von allen, die Ihnen einfallen, könnte Ihrem Mann, sagen wir, den Tod gewünscht haben? Ich? Er hat mich belogen, betrogen, hat mich hintergangen und nach Strich und Faden ausgenutzt. Aber ich habe ihn trotzdem geliebt. Er war so ein charmanter Bastard. Sag mal, woher kennst du eigentlich meinen Namen? Deine Frau hat mich engagiert, um dich zu finden und nach Hause zu bringen. Pech für dich. Aber ich gehe nicht wieder zurück. Nicht zu dieser Frau. Oh, das kenne ich. So eine Frau hat die auch mal. Nehmen wir nur eine Runde mehr? Betrogen? In welchem Sinne? In jedem. In jedem nur denkbaren Sinne. Wieso haben Sie mir das nicht schon früher erzählt? Warum kann ich heute, wo er tot ist, plötzlich drüber sprechen? Warum habe ich es vorher nur in mich hineingefressen? Gab es irgendwelche Gemeinsamkeiten in der Vergangenheit oder Gegenwart zwischen Sascha und diesem Elvis? Was wollen Sie mit Elvis? Mit dem hatten wir vor Jahren einen kleinen Rechtsstreit. Veronika hat ihn sauber vor die Pumpe laufen lassen und damit war die Sache erledigt. Was ist mit einer dauerhaften Geliebten? Hatte Sascha eine und wenn ja, wie ist ihr Name? Ich habe es wohl nicht wissen wollen. Aber gespürt habe ich es schon, wie eine Frau sowas eben spürt. Wäre das jetzt alles? Vorerst. Sagen Sie mal, verraten Sie mir mal eins, Sie Detektiv. Wieso sind Sie sich eigentlich so verdammt sicher, dass es wirklich Sascha war, der in dieser Nacht umgebracht werden sollte? Und nicht vielleicht Sie? Hey, Christoph! Na, haben Sie sich wieder laufen lassen? Ein frisches Pilz? Klar. Jesus! Du siehst aus wie ein Zombie. Night of the Living Dead. Haben die seitdem keinen Film mehr gedreht oder warum kommt ihr mir alle mit demselben Scheiß, Mann? Hey, bisschen gereizt, wa? Wie lange bist du schon auf dem Bein? Und du? Allein heute? Scotty wartet im Wagen. Sollst du nicht lieber auch langsam mal ins Bett? Ich bin jenseits des Punktes. Außerdem muss ich noch auf Drago warten. Der rief vorhin an. Drago? Ja. Er will mir seinen Anteil vom Laden verkaufen. Er will sich eine Auszeit nehmen, Urlaub machen. Ist mit den Nerven runter, sagt er. Drago mit den Nerven runter. Welchen Nerven? Verstehe ich auch nicht. Hörte sich komisch an am Telefon. Vielleicht Eheprobleme, was weiß ich. Du weißt doch selber, wie Veronika manchmal drauf ist. Ja, ein harter Zahn. Mit der möchte ich außerhalb unserer geschäftlichen Beziehung kein Eis lutschen. Du, wie bin ich denn so drauf gewesen? Du weißt schon, gestern Nacht. Oh, weia. Jesus, meine Fresse, ey. Was habe ich denn angestellt? Angestellt? Nix weiter. Du bist nur rumgetorkelt wie eine Kuh mit Rinderwahnsinn. Hast quasi jede Frau im Laden angebaggert. Das müssen die Tabletten gewesen sein gegen die Schmerzen in der Hand. Sicher, sicher. Und die 15 oder 16 Tequila-Schock hat nichts damit zu tun. Oh, Mann. Aber irgendwie Theater gemacht, da habe ich nicht Leute beleidigt oder ihnen Prügel angeboten oder sowas. Eigentlich nicht. Du bist nur mit starker Schlagseite rumgewankt und hast zwischendurch Drago mit Fragen gelöchert. Hier, wo George findet oder Elton John oder George Michael oder Mark Almond oder Jimmy Somerville. Du hielst dich für mächtig witzig, wie das schon mal vorkommt, wenn man nicht mehr ganz nüchtern ist. Und Drago, wie hat er drauf reagiert? Er hat gesagt, du sollst das deinem Schutzi erzählen. Da war er wirklich angepisst. Er zeigt ja nicht viel Gefühl, ja? Aber es gibt ein sicheres Zeichen, wenn er an die Grenzen seiner Beherrschung kommt. So ein Zucken unter seinem rechten Auge. Und du hast ihn zum Zucken gebracht, wie schon ewig nicht mehr. Und Sascha, wie war der drauf? Ruhig. Wir haben uns die ganze Weile unterhalten. Er hatte mal eine Disco, wusstest du das? Wie soll das heißen? Ich war hackevoll und Sascha war glasklar. Das kann doch nicht sein. Wir haben uns doch ständig zugeprostet. Boah, er hatte schon einen drin. Aber er ging es öfteren mal auf den Pott und machte sich da ein bisschen frisch. Nehme ich an. Ja, wie? Und Drago hat ihn gelassen? Er hat ihn gar nicht beachtet. Und du hast ja auch ganz schön für Ablenkung gesorgt. Oh, guck mal, wenn man vom Teufel spricht. Na sowas, er lebt noch. Als ich den Zinksack sah, dachte ich erst, endlich hält er die Klappe. Aber nein, es war der andere Suffkopf. Ehrlich, du bist für mich der zweite Rasputin. Mit deiner Vergiftung alleine einfach nicht umzubringen. Wundert mich nicht, dass sie dich wieder haben laufen lassen. Ich hab denen gleich gesagt, der war viel zu voll, um noch jemanden umzubringen. Ja, er scheint lichterloh zu brennen, unser Elvis. Er muss sich an irgendetwas fürchterlich verhoben haben, denn er kratzt alles zusammen, was er kriegen kann. Er soll sogar, hab ich zumindest gehört, allen Ernstes erwägen, sich von ein paar seiner Statussymbole zu trennen. Dem Ferrari, seinen drei Rennpferden, ja sogar seine Yacht hat er extra deswegen vom Mittelmeer hier hochbringen lassen. Was? Ja, er schuldet wohl jemandem viel Geld, der ihm ganz, ganz fies auf die Hühneraugen drückt. Und den Druck gibt er, so gut er kann, weiter. Erinnern Sie sich? Selbstverständlich. Ich kann mich aber nicht erinnern, Ihnen einen Termin gegeben zu haben. Und kann mir auch nicht vorstellen, was der Inhalt unseres Gespräches sein soll. Tja, dann muss ich mich ja direkt an die Behörden wenden. Nee, Sie blöffen doch nur. Sie haben doch gar nichts gegen mich in der Hand. Ihrer Karte nach sind Sie Detektiv Herr Krasinski? Verraten Sie mir eins. Verdient man gut als Detektiv? Ich hoffe, noch diese Woche meine erste Million zu machen. Letztes Mal haben Sie sich mein Haus eingeschlichen, sind ohne erkennbaren Grund durchgedreht, haben mich und meinen Diener in den Pool geworfen und einer meiner Gäste am Kopf verletzt. Heute versuchen Sie sich mit haltlosen Drohungen Einlass zu verschaffen. Habe ich Ihnen schon gesagt, dass ich Sinn für Humor habe? Sie sollten dafür dankbar sein. Also, was wollen Sie? Informationen über Sascha Pascha Senz und Siegfried Elvis König. Ach, der arme Sascha. Über ihn können wir sprechen. Er ist tot. Und sobald man das Gleiche von dem guten Elvis sagen kann, können wir uns auch über ihn das Maul zerreißen. Vorher nicht. Auskünfte über Pascha alleine nutzen mir nichts. Was ich untersuche, ist das Verhältnis der beiden zueinander. Könnte Elvis ein Motiv gehabt haben, Pascha den Hals umzudrehen? Herr Krusinski. Sinski. Sinski. Motive hat in dieser Branche jeder gegen jeden und umgekehrt. Aber Spaß beiseite. Ich komme mit dem Mann gut zurecht. Er ist ein Kunde von mir. Warum sollte ich ihn also ans Messer liefern? Illegales Glücksspiel, Drogenbesitz und Konsum, höchstwahrscheinlich Handel, Förderung der Prostitution, Körperverletzung, Menschenhandel. Alles hier, vor Zeugen, unter Ihrem Dach. Spielen Sie, Herr Krasinski? Nein. Das wundert mich. Sie haben eine Spielernatur, genau wie der tragisch verstorbene Sascha. Auch er ging hohe Risiken ein. Ich habe ihn sehr gemocht. Er war so charmant, ganz gleich, ob er gewann oder verlor. Er hat immer nur gelächelt. Denn Sanders, der andere, von dem wir gerade sprachen. Aufbrausender Typ. Kann nicht verlieren, wird unbeherrscht. Reicht Ihnen das? Ja gut. Werden mal sehen, ob Sie damit bei der Staatsanwaltschaft eine Urteilserleichterung herausschlagen. Wissen Sie, was die Sherpas im Himalaya sagen, wenn sie sich verabschieden? Nein. Setze deine Füße mit Bedacht. Das Gleiche möchte ich Ihnen auch raten. All right, let's roll and win. All bets down. Green is my favorite color. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Die Yacht vom Elvis ist nur die Verpackung. Der Schatz ist wohl im Schiff. Man munkelt von einem Befreiungsschlag. Sieht so aus, als wolle er sich mit einem Mal von seinen Schulden befreien. Vielleicht ist da was für dich zu holen. Danke, Charlie. Bist ein echter Kumpel. Habe ich dir je Grund zum Zweifeln gegeben? Außer, dass du ein Kopfgeld auf mich kassierst. Merke, es ist doch schöner, durch die Hand seines besten Freundes zu sterben, als einen anonymen, kalten Tod. So wird der letzte Tanz zu einer freundschaftlichen Umarmung. Gott sei Dank verdienst du deine Kohle nicht mit deinen Sprüchen. Wie viel? Wie viel, sagt das nochmal? Schätzungsweise. Von einem Mittelmeerhafen hier hochgebracht und offenbar Unsummen wert. Was könnte das sein? Das werden wir schon rauskriegen. Pass auf, wir machen halbe-halbe. Du behältst etwas von dem, was wir finden, und mit dem Rest lasse ich Elvis hochgehen. Trotzdem, mir wäre wohler, wenn wir eine Wumme dabei hätten. Wenn nicht für den Bruch als solchen, dann doch zumindest für die anschließenden Verkaufsverhandlungen. Haben wir. Sascha hat eine 38er im Handschuhfach. Mit Munition? Yep. Eine ganze Schachtel. Komm, lass uns anstoßen. Prost. Prost. Obwohl, vor so einem Ding solltest du vielleicht mal eine Mütze Schlaf nehmen. So wie du aussiehst, hast du dich schon eine Woche nicht mehr von innen beguckt. Keine Zeit. Wir bringen das zu Ende und dann kann ich auch wieder in Ruhe schlafen. Na gut. Auf uns. Auf uns. Morgen um diese Zeit bin ich meine Sorgen mit Elvis los. Oder tot. Na, dann bin ich sie doch auch los. Lass uns die Rückseite nehmen. Halt! Was ist? Stimmen. Tatsache. Kannst du verstehen, was sie sagen? In welcher Sprache sie sich unterhalten? Deutsch. Und bis jetzt höre ich nur einen reden. Und der hat gerade, wenn ich recht verstanden habe, den Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit zitiert. Und der wiederum ist der Ansicht, die Aussichten für eine Belebung des Arbeitsmarktes dieses Frühjahr wären nicht so doll. Falscher Alarm, ist ein Radio. Scheint dich ja nicht besonders aufzuregen. Du wirst es, wie müde ich bin. Ich hab dir ja gesagt, hau dich ein bisschen aufs Ohr und dann... Hey, ich glaube, da steht sie. Scheiße, ist die groß. Komm, wir haben keine Zeit zu verlieren. Du, ich suchst das Innere des Schiffs und ich schau mich mal auf Deckung. Kacke, Alter, eine Töle. Wenn du weiter so einen Krach machst, können wir auch gleich ein paar Signalraketen abfeuern, damit die Bullen uns schneller finden. Mann. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Das sind ja mindestens 6 Kilo. Hey, lass was für die Bullen übrig. 1 Kilo von dem hier reicht, um Elvis eine Zeit lang von der Piste zu verbannen. Und die restlichen 5 Kilo reichen, um uns beide zum neuen Lebensstandard zu verhelfen. Pack's ein und ich gebe den Jungs einen Tipp. Gib mir mal dein Handy. Könnte ich mit Mendel oder Hufschmidt sprechen? Danke. Ja, ich habe einen kleinen Tipp für Sie. Mein Name tut im Augenblick nichts zur Sache. Fahren Sie in den Duisburger Hafen, Halle 3. Da steht das Boot von Siegfried Elvis König und da drin wartet eine kleine Überraschung auf Sie. Schade um den guten Stoff. Ja, so halten uns aber Mendel und Hufschmidt die Meute vom Hals, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Ja, spreche ich mit Herrn König? Gut oder nicht gut, hier spricht Eurosecure vom Duisburger Hafen. Bei einem Routinegang wurden in der Prinzessin Stefanie Stimmen vernommen und wir wollten nur sicherstellen, dass das seine Ordnung hat. Sie werden sich selbst darum kümmern. Ja, aber wir könnten, falls es sich um Einbrecher handelt, sofort... Sie wollen sich selbst darum kümmern, gut. Sie sind der Chef. Sie machen die Musik. Idiot. Sie machen die Musik. Drago. Was machst du hier? Ausgerechnet jetzt. Macht das mal unter euch aus. Ich halte mich da raus. Wie siehst du eigentlich aus, Drago? Zahnschmerzen. Zahnschmerzen? Ja, warum? Ich meine ja nur, weil da Blut rauskommt aus deinem Wickel. Stimmt, auffallend. Beim Rasieren geschnitten, wenn du es wissen willst. Rasieren? Na, soll mir recht sein. Also, ich hau ab. Wohl kaum. Hey, was hab ich denn damit zu tun, wenn du Stress mit Veronika hast? Das hausit eine ganze Menge. Und warum bist du hier zusammen mit Sascha aufgetaucht? Was hat denn der Tote damit zu tun? Jetzt du noch so scheinheilig. Erst besteigt er meine Frau und dann kommt er hierher in meine Kneipe und macht dich über mich lustig. Veronika und Sascha? Staatsanwälte küsst man nicht. Du hast es gewusst. Natürlich hast du es gewusst. Ihr habt es wahrscheinlich alle gewusst. Hey, nochmal langsam. Sascha Senz hat seine rattenscharfe Anwältin umgarnt? Du hättest ihn nicht mit in die Endstation bringen sollen. Nein, du hast doch nicht. Sie hätte es mir nicht erzählen sollen. Aber dafür musstest du doch nicht gleich dem Sascha einen Knick in den Hals machen. Warum musstest du auch heute in die Endstation kommen? Schlechtes Timing, Christians. Hey, pack die Wumme weg, Mann. Ich gehe nicht ins Gefängnis. Ich nicht. Voll auf die Omme. Ich dachte, ehe der dich noch Stunden voll quatscht, ziehe ich ihn mal für ein paar Minütchen aus dem Verkehr. Bin ein bisschen müde. Würd gern nach Hause. Du hast ihn ganz schön hart erwischt. Bernhard, ruf doch mal in der von Bockstraße an. Ich glaube, hier liegt ein neuer Klient von denen. Und sag denen, dass sie Drago doch mal zu Sascha Pascha Senz befragen sollen. Jo, aber wenn das hier erledigt ist, bezahlst du dann irgendwann deinen Deckel? Ach so, jetzt bist du ja der Boss hier. Ruf die Bullen und in spätestens 2 Tagen hast du deine Kohle. Alles klar, Meister. So, jetzt bin ich ins Bett. Ich sage, wenn ich das letzte Mal eine solche Lust auf Schlaf verspürt habe. Tja, da werden Sie sich wohl noch einen Augenblick gedulden müssen, Herr Krasinski. Haben Sie mich erschreckt? Oh, tut mir leid. Aber Sie haben da ein schönes Durcheinander angerichtet, Herr Krasinski. Ich hatte gestern Abend Besuch, recht spät noch. Die Herren sind bis heute Morgen geblieben. Nach allem, was Sie mir erzählten, scheint Siegfried Elvis König denen enorm hohen Gewinn versprochen zu haben, wenn sie ihn finanziell dabei unterstützen, ein Spielbankprojekt in... Ich meine, es wäre Litauen gewesen, anzuleiern, oder war es Estland? Naja, wie dem auch sei. Elvis scheint in die falsche Seite investiert zu haben. Schweden machen jetzt das Geschäft, oder waren es die Finnen? Naja, Skandinavien auf alle Fälle. Ja, hören Sie mal. Worauf ich hinaus will, ist, dass die Herren verständlicherweise ganz gerne ihr Geld wiedersehen möchten. Siegfried Elvis König besitzt durchaus noch einige Mobilien und Immobilien, die er nur zu überschreiben bräuchte. Doch um ihn dazu zu... Naja, um ihn darum zu bitten, müsste man erstmal seinen Aufenthaltsort erfahren. Und dafür wären die Herren bereit, nochmal eine nicht unerhebliche Summe anzubieten. Unter anderem, und hier kommen Sie ins Spiel, für Ihre Dienste. Na, was sagen Sie? Ein neuer Auftrag. Okay, ich kann sehen, dass Sie sich erstmal ausruhen möchten. Hier ist meine Karte. Ich fungiere in dieser Angelegenheit als Vermittler. Rufen Sie mich an, sobald Sie ausgeschlafen sind. Rufen Sie mich an. Es könnte sich lohnen. Morgen. Ja? Glückwunsch. Das ging ja schnell. Auch wenn die Umstände, wie die Polizei sie schildert, wenig schmeichelhaft sind. Und wenig tröstlich für mich. Aber Sie werden abrechnen wollen. Kommen Sie vorbei, wann immer es Ihnen passt. Morgen. Was? Christoph. Ich hätte dich warnen müssen. Als Drago sagte, er wolle sich nach Sarajevo absetzen, habe ich nicht im Traum daran gedacht, dass du inzwischen längst die Wahrheit rausgefunden hattest und ihn stellen würdest. Hm. Christoph, ich kann dir das am Telefon nicht erklären, es geht nicht. Trotzdem möchte ich, dass du mich verstehst. Hörst du? Hm. Da ist so viel, was ich selber noch nicht verstehe. Können wir zwei uns nicht mal zusammensetzen? Christoph? Morgen. Ja? Hallo, Krasinski? Ja. Ich habe eine ziemliche Nacht hinter mir, Krasinski. Ach. Schießereien um eine Yacht voller Schmuggelware hinter dem Bräucher Güterbahnhof, Verfolgungsfahrten und Unfälle mit Fahrerflucht in Luxusautos, kreuz und quer durch die Stadt, Verhaftung des vermeintlichen Mörders von Sascha Senz. Hey, sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Ach ja. So, und überall... Ich kann mir nicht helfen. Überall dieses Gefühl, dass du deine Finger im Spiel hattest. Ich möchte, dass du dich hier bei mir auf der Wache meldest, so schnell wie möglich. Haben wir uns verstanden? Morgen. Sense von Jörg Jurecka. Mit Oliver Koretke, Jürgen Tarach, Ralf Richter, Doris Kunstmann, Sabine von Meidell, Hannes Hellmann, Jan Gregor Kremp und Claude Oliver Rudolph. In weiteren Rollen Bernd Hahn, Petra Kalkutschke, Christian Tasche, Dimitri Tellis, Walter Stickern und Marc Zack. Technische Realisation Gertrud Melcher und Mechthild Austermann. Regieassistenz Robert Steutner. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2001. Redaktion und Dramaturgie Leslie Rosin.